Mann, der Schritt, den hat man fahr. Fett ist der Schritt, fett ist der Schritt. Link, hei, hei, ja, jeder ist der Schritt. Und so marschiert man heute in jedem Städtchen. Und davon träumt heute jedes deutsche Mädchen. Denn die schwarze SS und die braune SA hat an jedem heute gefällt und ist das Schönste auf der Welt. Not only did the men and women of Nazi Germany sing, but also their children. The Hitler Youth were a strong part of this struggle. They were taught to believe. Today, Germany, tomorrow, the world. They, too, had their marching songs. And we now hear the small Berlin schoolchildren as they sing of youth on the march.